Mitten unter den Schachspielern im Park. Der Blick auf mein Handy. Springer F5. Dazwischen die Erkenntnis, mein Mantel hat einen Knopf verloren. Läufer A4 schlägt Bauer C6. Mein Display, 27 ungelesene Nachrichten. 3 Anrufe in Abwesenheit. Turm B8. Grundreinmatt. In der Stille jener lauen Nacht im Mai. Das offene Garagentor. Klaffend greller Schlund. Der eingeparkte Mitsubishi in diesem aufdringlichen Licht. Wie ein Schaukasten, wie Theater, unter den platzgenommenen Dingen der Dunkelheit. Die Fliege an meiner Decke, bewegungslos, verharrt als schwarzer Punkt. Ich beobachte sie, Minuten, reglos. Es wird dunkel, traumlose Nacht. Die offenen Taxitüren für die letzten Betrunkenen vorm Club. Tief in uns die zerbröckelnde Nacht. 6.30 Uhr. An dunklen Fassaden erste erleuchtete Fenster. Noch nicht ganz festgeklebt. Der faden Rauch. Vom Schornstein aus dem Himmel schon angebunden. Die Berge dahinter wie eingefleischte Schlangenbeschwörer. Die Straßenlaternen, helle Fingerabdrücke am Tatort dieser großen Dunkelheit. Der Schatten glühend heißer Sommertage. Man sitzt darin wie in Warteräumen, wartet auf ein kühles Bier, auf was Frittiertes, beim Kartenspielen dran zu sein. Man denkt an Strandbar mit Mojito, an einen Sommerflirt, an Alaska, während man schon 10 Minuten auf der 7. Seite eines Thrillers festhängt. Sogar der Himmel ist zum Komplizen degradiert. Unter dem Regime der Sonne und wolkenloser Bläue bleibt ihm nur die zweite Geige und Schweißtropfen zählen. Man liegt herum, müde wie ein gezähmtes Tier. Nimmt sich sogar Urlaub dafür, genügt sich im Schwitzen. Nur die Eisverkäufer überschlagen sich vor Eifer. Die Reisekoffer im Gepäckregal über den Sitzen. Sie passen viel zu gut zu den Reisenden auf ihrem Platz am Zugfenster. Die Alltäglichkeit der Gesichter, so selbstverständlich wie ihr Reisepass. Es ist fast schon egal, ob sie schön sind oder unsympathisch, oder so legitim wie Cornflakes zum Frühstück. Man müsste sich dazu eine Geschichte ausdenken, die dem Gesicht einen Namen aufdrückt. Und wenn man es recht allgemein hält, dann passt sie wahrscheinlich tatsächlich zur Vita samt Kofferinhalt. Macht einen das zum Zyniker? Oder ist es nur verständlich, dass man nicht allein sein will damit, immer zu wissen, wo man aussteigt, wie lange man noch am Bahnsteig steht, und mit welcher Straßenbahn man schließlich vom Bahnhof weiterfährt. Vielen Dank.